Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie heute Abend hierher gefunden haben, ausnahmsweise nicht drüben im Schloss, weil der Streik seine Folgen der Besetzung nach sich gezogen hat. Deswegen sind wir jetzt heute hier. Bei der Vorbereitung für den heutigen Abend und für das Thema unseres Gastreferenten, Herrn Tanner, sind mir einige Zitate, die ich ganz passend finde für die Einführung, sozusagen über den Weg gelaufen. Und die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Also das eine ist von George Orwell, der schrieb nämlich 1946, 47 beim Verfassen seines dystopischen Romans 1984 über diesen totalitären Überwachungsstaat Ozeanien, in dem der allgegenwärtige große Bruder, Sie kennen das vermutlich alle, jede einzelne Regung seiner Bürger überwacht. Der schrieb also über die Wissenschaftler: Der heutige Wissenschaftler ist entweder eine Mischung von Psychologe und Inquisitor, der mit ungewöhnlicher Sorgfältigkeit die Bedeutung von Gesichtsausdrücken, Gebärden und Stimmungsschwankungen studiert und die zu wahrheitsmäßigen Aussagen zwingende Wirkung von Drogen, Schocktherapie, Hypnose und körperlicher Folterung erprobt. Oder er ist ein Chemiker, Physiker oder Biologe, der sich nur mit solchen Fragen seines Spezialfaches beschäftigt, die auf die Vernichtung des Lebens Bezug nimmt. Man muss natürlich jetzt nicht dann eins zu eins das übertragen, aber es ist doch ganz interessant, wenn man nämlich dann weitergeht, einige Jahre später, aus dem Jahr 1969, Sie kennen das alle, im Umfeld der Hippie-Bewegung und der allgemeinen Begrüßung von Rauschzuständen, da gibt es dann ein Kapitel: LSD-Soldaten werfen Gewehre weg. Und da heißt es dann, in England wurde durch das Verteidigungsministerium ein Film gedreht, der unter anderem den Kadern der SHAPE, also SHAPE, das war damals die Supreme Headquarters Allied Forces Europe, eine Abkürzung, also sowas wie das alliierte Hauptquartier der NATO in Europa, also der unter anderem eben diesen Kadern der SHAPE vorgeführt worden ist und der sich ausdrücklich mit LSD als Kriegswaffe befasst, Entschuldigung. Er zeigt ein ganzes Bataillon, dessen Angehörige ohne ihr Wissen LSD in relativ geringen Dosen erhalten hatten. 40 Minuten nach deren Einnahme begannen die Soldaten, die Ausführung von Befehlen zu verweigern. Einige verließen die Reihen, eine Anzahl warf das Gewehr weg und einige kletterten sogar auf Bäume hinauf. Die meisten brachten ein wildes Gelächter raus. Die Hersteller des Filmes betonten, dass ein Handkoffer gefüllt mit LSD in Kristallform bzw. in Puderform genügen würde, um die ganze Bevölkerung Nordamerikas während 12 Stunden außer Gefecht zu setzen. LSD verliert seine halluzinogene Wirkung nicht einmal in Trinkwasser, das jabilisiert wurde, und ebenso wenig im kochenden Wasser. Geruch, farb- und geschmacklos könne diese Droge kaum entdeckt werden, etwa wenn sie auf Gemüseäcker gestreut werde. Es braucht wenig Fantasie, um sich auszudenken, welche Rolle LSD und andere Halluzinogene im Kriegsfall zu spielen vermöchten. Wenn aber beispielsweise schon die Jugend, die morgen zum Militärdienst antreten sollte, von den Bäumen herabgeholt werden muss, so kommt dies recht wohl einer ersten verlorenen Schlacht gleich. Und in welcher Gefahr sich Soldaten befinden, unter denen sich einige LSD-Adepten befinden, die im entscheidenden Augenblick versagen, weil sie gerade auf Bewusstseinsreisen gegangen sind, kann man sich ausmalen. Verglichen mit dem Problem der Militärdienstverweigerer aus Gewissensgründen wird die passive Auflehnung gegen jegliche Autorität teilweise als getarnte Friedfertigkeit unvergleichlich schwieriger zu behandeln sein. Ja, und dann wiederum in diesem Jahr schrieb die SZ, um einen weiteren Sprung zu machen zu dem Thema des heutigen Abends, und zwar am Samstag, 26. September 2009, ich zeige das mal hoch, Sie kennen alle diese netten psychedelischen Farbspiele. Trips mit dem Therapeuten. Als Rauschmittel verachtete Halluzinogene könnten krebskranken oder traumatisierten Patienten helfen. Und hier gibt es einen Abschnitt, da heißt es folgendermaßen: Bis Mitte der 60er Jahre wurden weltweit tausende Studien über die Wirkung von Halluzinogenen, etwa bei Depressionen und Alkoholismus, erstellt, die allerdings nicht moderne methodischen Standards erfüllen, sodass ihre Aussagekraft heute als ungenügend gilt. Ein Boom erfuhr die Forschung, nachdem der Schweizer Chemiker Albert Hofmann, das werden Sie vermutlich wissen, 1938 erstmal das hochpotente LSD synthetisiert hatte, die Atombombe des Geistes. An der Universität Göttingen entwickelte der Psychiater Hans Karl Leuner dann in den 1950er Jahren die sogenannte psycholytische Therapie, eine mit LSD unterstützte Psychotherapie. Der Pharmakonzern Sandoz brachte LSD unter dem Markennamen Delucid auf den Markt und empfahl es unter anderem zur, wie es hieß, Förderung der Entspannung in der analytischen Psychotherapie. Das Medikament wurde vor allem in den Ostblock, auch in die DDR exportiert. Erst der Harvard-Psychologe und Drogenprophet Timothy Leary, der heute übrigens im All kreist, der wurde hochgeschossen, brachte die Halluzinogenforschung in Verruf, nachdem er seinen Campus freizügig mit Trips versorgte. Als dann noch die Hippies mit exzessivem Drogenkonsum erschreckten und sich Medienberichte über Todesfälle, Psychosen und Flashbacks häuften, verboten die meisten Staaten die Halluzinogene. Das als kurzes Medienövre zu unserem heutigen Thema, unserem Referenten Professor Jakob Tanner. Er bekleidet, kurz einige Worte dazu, er bekleidet einen Lehrstuhl an der Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Eidgenössischen Technischen Universität in Zürich. An der Universität Zürich und eben Zürich, nicht Basel, wie da im Aushang steht. Richtig. Ich habe etwas Schwierigkeiten, lokalisiert zu werden. Herr Tanner hat viele verschiedene Schwerpunkte. Aktuell gibt er beispielsweise ein Seminar über politische Polizei und präventiven Staatsschutz. Er hält eine Vorlesung über künstliche Paradiese, Drogengebrauch, Suchterfahrung und Kontroversen um Rauschgifte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Zu seinen Forschungsprojekten zählen unter anderem Psychopharmaka in Klinik und Gesellschaft, Wirkstoff- und medikamentengestützte Therapie und Persönlichkeitskonzepte in der Nordostschweiz von 1950 bis 1990. So weiterhin der Zweite Weltkrieg in der Gegenwart, intergenerationelle Erinnerung und Wandel des Geschichtsbewusstseins in der Schweiz. Und er beschäftigt sich auch mit einer Online-Datenbasis zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Schweiz. Bevor wir es gleich von Herrn Tanner selber hören, wie sich das zugetragen hat mit dem LSD im Kalten Krieg, noch einige Buchpublikationen. Herr Tanner hat publiziert 2006 Attraktion und Abwehr, die Amerikanisierung der Alltagskultur in Europa. 2008 Kriegswirtschaft und Wirtschaftskriege, herausgegeben mit Valentin Gröbner und Sebastian Gueux. Und hat auch eine Einführung bei Junius publiziert 2004, nämlich zur historischen Anthropologie. Weiterhin gibt es einen vielleicht ganz spannenden Aufsatz über Komplexität, Kybernetik und Kalter Krieg in einem Band, herausgegeben von seinem Kollegen Michael Hagner aus Zürich und Erich Hörl bei Suhrkamp 2008. Ja, und jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag über Techniken der Halluzination, LSD, zwischen Mind Control und Dorf Perception. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Hommrich, für diese kursorische Einführung ins Thema, die schon einige Aspekte hat anklingen lassen, die ich heute auch behandeln möchte. Selbstverständlich gilt es zu fokussieren. Ich werde wenig über Psychiatrie sagen, obwohl ich gerade ein Projekt laufen habe. Manchmal ist es auch sinnvoll, nicht gerade zu dem zu sprechen, wo man am meisten drin ist, sondern eben eine Problemstruktur hier zu entwickeln. Ich möchte zu folgenden Punkten Ausführungen machen. Einige sind evident, andere sind jetzt noch Akronyme. Sie werden gleich sehen, worum es geht, wenn ich dann da bin. Der Vortrag basiert zum Teil auf einem Aufsatz, den ich gerade veröffentlicht habe in einem Suhrkamp-Sammelband, wo auch Peter Gehring einen Beitrag drin hat zur Geschichte der Menschenversuche im 20. Jahrhundert. Also wenn Sie das gesehen haben, der Aufsatz hat einen verdächtig ähnlichen Titel wie der Vortrag. Ich schätze es allerdings überhaupt nicht, einfach aus Büchern vorzulesen. jene, die den Beitrag kennen, werden einige Echo-Effekte oder Déjà-vus haben, aber es gibt dann schon noch was Neues, was mich in der Zwischenzeit beschäftigt hat. LSD muss ich hier als Stoff nicht vorstellen. Als Reminder folgendes: Die Abkürzung steht ja für Lysergsäure-Diethylamid und das ist ein chemisch hergestelltes Derivat der Lysergsäure, die ja als Mutterkornalkaloid natürlich vorkommt. Die Geschichte des Mutterkorns im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, da gibt es sehr spannende Literatur, auch eine historische Kontroverse, ist nicht das Thema. LSD ist eines der stärksten bekannten Halluzinogene und in diesem Vortrag liegt der Schwerpunkt nun auf Halluzinogenen. Es geht mir also nicht speziell um LSD, obwohl das eine wichtige Rolle spielen wird, sondern eben auch um andere vergleichbare Stoffe, um Psilocybin, implizit auch über Autoren, die ich dann einführe, um Mescalin, um Cannabis. Die Geschichte von LSD ist eng verwoben mit jener des Kalten Krieges. Es stammt zwar schon etwas früher bereit, wobei das immer eine retrospektive Erhellungsgeschichte ist, man hatte es schon, aber wusste noch nicht, dass man es hatte, als nämlich der Sondochemiker Albert Hofmann, dem jetzt sein Heimatmuseum in Baden eine wirklich spannende Ausstellung widmet, Ausstellung Albert Hofmann Baden, dann sind sie drauf, da hat es auch ein paar tolle Filme drauf, als der nämlich am 16. November 1938 erstmals im Zusammenhang mit seinen langjährigen Forschungen zum Mutterkorn diese Substanz herstellte, blieb sie unerkannt. Hofmann wollte ein Kreislaufstimulanz entwickeln. Im Tierversuch zeigten sich aber keine zu Hoffnung auf einen neuen Wirkstoff anlassgebende Resultate. Hier Albert Hofmann an einer Veranstaltung 2006 im Helmhaus in Zürich. Er ist gerade 100-jährig. Es zeigt sich, dass LSD durchaus mit der Kunst, ein langes, glückliches Leben zu führen, verbunden werden kann. Nun, Hofmann verfährt genauso wie das ein Chemiker, der für seine Firma eben verwertbare Erfindungen oder Ergebnisse generieren muss, das in aller Regel tut, nachdem sich die hochfliegende Hoffnung dann irgendwie verflogen hat und wird das Projekt begraben, aber indem die Forschung abgebrochen wird, wird das Ergebnis auch archiviert. Also die Chemiker haben dann große Zettelkasten mit abgebrochenen Forschungslinien, wo sie einfach mal den Zustand markieren, den sie erreicht haben, um später, wenn sich irgendwelche neue Thesen oder Perspektiven ergeben, dann wieder darauf zurückzukommen. Als dann auch sonst nicht so viel passierte im Labor im Zweiten Weltkrieg und man vor allem Stoffe brauchte, die schon bekannt waren, selbstverständlich auch Opiumalkaloide, da wollte er sich dieses Lysergsäure-Derivat nochmals genauer ansehen. Das war am Freitag, dem 16. April 1943, an dem dann etwas Seltsames passierte, denn der Forscher geriet in einen Bewusstseinszustand, den er noch nicht erlebt hat. Das kann schon mal passieren, das gehört eigentlich so zum Berufsrisiko und zum Alltag eines solchen Chemikers an seinem Arbeitsplatz. Meistens handelt es sich um Vergiftungen durch unsauberes Arbeiten, das heißt, der Stoff kommt irgend mit dem Körper in Kontakt, tritt dann ein und dann hat man irgendwelche nicht vorhergesehen Effekte. Nun, Albert Hofmann wollte es wissen. Am Montag, dem 19. April 1943, begann er die neue Woche mit einem Selbstexperiment. Die Tradition des Selbstexperiments ist Ausdruck einer ethischen Haltung, denn wenn der Forscher bereit ist, seinen eigenen Körper zunächst als Versuchsobjekt herzugeben, dann hatte er nicht nur den direktesten Bezug eben zu dem, was nun da abging, also er konnte sozusagen selber aufzeichnen, was er jetzt erfährt und dann auch abbrechen, wenn er nicht mehr zur Aufzeichnung in der Lage ist. Dafür hat er aber die Assistenten, die um ihn herum sitzen und die dann weiter aufschreiben. Er gewinnt ja auch eine moralische Autorität dadurch, weil er eben bereit ist, das Risiko einzugehen, dass nachher andere bereit sein müssen, wenn zum Beispiel der Stoff dann nach dem Tierversuch in den klinischen Test eingespeist wird, was ja meistens passiert. Man soll das, diese Bezugnahme der Forschung auf eine existenzielle Selbstinvolvierung der Beteiligten nicht verallgemeinern. Es gab auch Chemiker, die haben das nie gemacht und die gingen immer gleich in den klinischen Test nach ein paar Tierversuchen. Aber die Der Selbstexperimentierer ist eine wichtige paradigmatische Figur in diesem mentalen Dispositiv der chemisch-pharmazeutischen Forschung. Da nimmt er eine wichtige Stellung ein, dass es da eben Forscher gibt, die sind so bei der Sache, dass sie auch bereit sind, ihr Leben da zu investieren in ihr Lebenswerk. Nun, das große Problem war die Dosierung. Wie viel LSD sollte Albert Hofmann denn nun nehmen? Er entschied sich aufgrund seiner profunden Erfahrung, die er nun akkumuliert hatte, mit Lysergsäure-Derivaten unterschiedlichster Art, für 200 Mikrogramm. Das war sozusagen die geringste Dosis, die man mal nehmen musste, um überhaupt eine Wirkung zu verspüren. Heute wissen wir, dass diese Menge etwas das 3- bis 5-fache einer sehr wirksamen Normaldosis ist, die sich auf 50 Mikrogramm beläuft. Hofmann schluckte die Substanz um 20 nach 4. Das wissen wir, weil er eben Protokoll führte. Da steht nämlich Folgendes drin. 16.20 Uhr Einnahme der Substanz, 17.00 Uhr beginnender Schwindel, Angstgefühl, Sehstörungen, Lähmungen, Lacherreiz, mit dem Velo nach Hause, ein Velo ist ein Fahrrad auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch, und dann weiter im Text, also Aufzeichnung, von 18 bis ca. 20 Uhr schwerste Krise. Wenn Sie nun fragen, wie er mit dem Fahrrad den Weg nach Hause schaffte, so müssen Sie wieder den Assistenten in Rechnung stellen. Der war nämlich auch mit dem Fahrrad in der Firma. Im Zweiten Weltkrieg konnte man sich gar kein Auto leisten. Und er bat seinen Assistenten, ihn sicher nach Burg im Leimental zu fahren. Und er fuhr da tatsächlich die größte Strecke selber. Es gibt dann Darstellungen. Das ist zum Beispiel eine, die er selber unterzeichnet hat. Und das ist eine, die nun so eine Darstellung des 19. August ist. Der 19. August wurde dann von den popkulturellen LSD-Anhängern zum Bicycle Day, zum Fahrradtag aufgewertet. Das ist sozusagen die Erinnerung an den ersten Fahrradtrip. Verbindung von Fahrrad und LSD müsste nun unter dem Stichwort Sozialmaschine weiter ausgelotet werden. Das kann ich nicht tun. Aber was mir natürlich sofort auffiel, dass eines der spannendsten Bücher über die physiologische Forschung, jenes von John Hopperman, über den Fahrrad-Extremsport Mortal Engines heißt. Und wir haben hier eine Art Psychedelic Engine. Hopperman fokussierte auf eine physiologische Forschungslogik. Organismen an der Leistungsgrenze, Versuchspersonen, die in der Grauzone zwischen Leben und Tod operieren, das ist das Interesse, was er als Forscher hat. Sport, noch wenig prestigeträchtig im ausgehenden 19. Jahrhundert, wo er einsetzt, stellt ein ertragreiches wissenschaftliches Beobachtungsfeld dar, weil der menschliche Organismus über sich selbst hinaus, das heißt auch über die ihm von Experten zugeschriebenen Möglichkeiten hinaustreibt. Und am anderen Pol haben wir die Hungerkünstler, die damals auch eine große Konjunktur haben, die das sozusagen ex negativo auf die Spitze treiben, auch immer durch ein Impresario flankiert und durch Ärzte beobachtet. Franz Kafkas Hungerkünstler ist eine sehr spannende Lektüre in der Beziehung. Nun, im Sport geht es um den anderen Pol, um die extreme Belastung. Hoberman schreibt, der moderne Hochleistungssport verkörpert die öffentliche Zurschaustellung extremer physiologischer Zustände als Ritual und Unterhaltung. Das Rekreative und das scientifische Interesse, die verschränken sich hier. Und Hoberman geht dann auch darauf ein, dass in den 1890er Jahren nicht nur die Blütezeit des Interesses der Physiologie an der sportlichen Belastung festzustellen ist, sondern sagt, Zitat, das gleiche Jahrzehnt erlebte den Aufstieg der unerschrockenen und drogennehmenden 6-Tage-Radrennfahrer zur Popularität, die vor erregten Massen in den Rennstadien Europas bis zur Erschöpfung in die Pedale traten. Wir können hier von der Auflösung, von der Aufweichung, von der Abschaffung der Grenze zwischen dem Normalen und dem Pathologischen sprechen. In Anlehnung an Georges Gangielm, der ja die maßgebliche Studie, nochmal Le Pathologique, verfasst hat, zeigt nun Hobermann auf, wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu dynamischen Idealen werden. Gangielm spricht vom normativen Menschen, das heißt von solchen, die es für normal halten, die geltenden Normen zu sprengen und neue in Kraft zu setzen. Und wie wir sehen werden, geht es beim Konsum von Halluzinogenen nun bezogen auf Bewusstseinszustände um nichts anderes. Auch hier ist das Hinausschieben der Selbsterfahrungsmöglichkeiten, die Erweiterung von Bewusstseinszuständen die zentrale Zielvariable. LSD vernebelt nicht, es macht die Dinge klar, das sind jetzt so diskursive Konstrukte aus der Zeit. Auf dem Trip gelangt der Mensch zu tieferer Einsicht über den Aufbau der Welt und die Rolle, die er darin spielt. Er kann das symbolische Universum erweitern, er kann es neu ordnen. LSD hält damit neben der Gefahr eines Absturzes in die Hölle eben auch immer ein Glücksversprechen für den Menschen bereit. Es gibt sozusagen eine virtuelle Verpackungsbeilage, auf der geschrieben steht, man solle bei Anzeichen von Problemen den Arzt oder Apotheker konsultieren. Die eigentliche Applikation zielt aber auf das Abheben in neue Wahrnehmungs- und Erkenntnisräume. Und wie beim Hochleistungsradsport stellt sich beim LSD die Frage nach der sozialen Annehmbarkeit einer solchen Verausgabung des eigenen Körpers bzw. des Geistes. Hobermann zeigt, dass es im 19. Jahrhundert eben durchaus noch die Vorstellung einer pathologischen Physiologie des Sports gab. Die besten Sportler, das waren eigentlich Kranke. Jedenfalls hatten sie das Normale so weit hinter sich gelassen, dass sie gleichsam in der Klassifikationsstruktur automatisch auf die Seite des Pathologischen rückten. Mit der Dynamisierung der Unterscheidung von Normalem und Pathologischem, wie sie nun eben Gonquielme ausführt, geraten sie nun aus diesem pathologischen Feld plötzlich auf die ganz andere Seite, nämlich auf jene der Gesündesten. Vom Negativ sozusagen zum Superlativ. Sie werden, also die Mortal Engines werden nun zu heldenhaften Athleten, die auf der Radbahn als Vorbilder gelten, unsere vorbildlichen Sportler, die es unserer Nation zeigen. Sie werden also zum Inbegriff der Gesundheit erklärt und dann haben wir vor dieser Konstellation natürlich ein Dopingproblem, was dann ja endemisch verhandelt wird im medialen Raum. Nun auch LSD-Konsumenten können pathologisiert werden, was der Hauptgrund dafür ist, dass die neuropharmakologische Militärforschung des Kalten Krieges solche Stoffe ja nicht nur unter dem Aspekt der Leistungssteigerung für eigene Soldaten in bestimmten Extremsituationen, sondern vor allem unter jenem der Außergefechtsetzung der gegnerischen Soldaten oder ganzer Bevölkerungen interessierte. Das haben wir gerade im Zitat mitbekommen. Konsumenten von LSD können aber, wie das zu Beginn der 60er Jahre der Fall war, auch als besonders verwegene Exploratoren neuer Bewusstseinsreiche betrachtet werden, also die mutigsten, die kühnsten, die sich jetzt am weitesten vorwagen, die etwas tun, was eigentlich der Durchschnittsbürger überhaupt nicht tun kann, weil er ja viel zu bequem und vielleicht auch zu wenig fit ist dafür. Auch hier ist es die Grenzverschiebung zwischen dem Normalen und dem Pathologischen, die Dynamisierung dieser Demarkationslinie, die sie von bemitleidenswerten, drogenabhängigen Menschen zu wagemutigen, unerschrockenen Subjekten macht. Und diese Wahrnehmung hat eben eine Zeit lang sehr stark dominiert. Wir könnten das weiterführen. Ich möchte mit einer kleinen Überlegung diesen Punkt abschließen. Es kommt ja auch heute eine kommerzielle Logik ins Spiel. Wir haben Moden, die auf der einen Seite sehr konventionell und konform sind, sonst wären sie keine Moden, und auf der anderen Seite sind sie eben neu und kreativ, sonst wären sie auch keine Moden. Also wir haben sozusagen diesen Double Bind und es gibt ja immer wieder Versuche, kreativ zu sein. Zu zeigen, man ist kreativ. Vor allem zum Beispiel Zeitungen, Zeitschriften müssen zeigen, dass sie kreativ sind. Und vor einem Monat erschien im Zürcher Tagesanzeiger dieses Inserat, was hier zur Hälfte mal abgedruckt ist. Was, wenn Albert Hofmann nicht dran geblieben wäre? Also Sie haben dann einen Begleittext. Was, wenn der Basler Chemiker nicht jahrelang an einem Kreislaufstimulans dran geblieben wäre? Hätte er dann nie LSD erfunden, würde dann viel Musik anders tönen und dann geht es weiter. Aber der Tagesanzeiger ist sozusagen kreativ. Und das Bild, was Sie da abgeschnitten sehen, das sieht dann so aus. Also wenn Hofmann nicht dran geblieben wäre, wäre James Hendrix, so sein Taufname, ins seichte Entertainment abgesunken. Er würde mit einer spanischen Gitarre im Adrettenkostüm als trostlose Mischung von James Last und Heintier eine Sonate in E-Minor für romantische Großeltern zum Besten geben. Und hier wird eigentlich kommuniziert, sind wir doch froh, haben wir diese Drogen, das ist Kreativität. Und ich werde am Schluss zeigen, dass das natürlich eine ganz merkwürdige Verschiebung in der Diskussion ist, weil der Mainstream, gerade auch der Hirnforschung, auf ganz anderen Bahnen verläuft und Drogen eben ganz anders wahrnimmt. Damit bin ich beim zweiten Punkt, der nun von Mind Control versus Doors of Perception handelt. Mind Control, da geht es um Bewusstseinskontrolle im Kalten Krieg, weil ich jetzt nicht viel dazu sagen kann, habe ich viel zu klein vielleicht für die ganz hinten, also didaktisch nicht ganz geschickt, aber immerhin als Bemühung sichtbar, mal so einige Stichworte gelistet. Also man könnte natürlich eine ganze Vorlesung dazu halten. Es geht um die systematische, nachhaltige Manipulation von Individuen oder Gruppen mit dem Ziel, ihre Wahrnehmung, Überzeugung, Persönlichkeit zu verändern, sie zu instrumentalisieren. Das Ziel ist dann auch die Umprogrammierung von Personen. Da hat man ja im Kalten Krieg diese gegenseitigen Wahrnehmungen. 1949 taucht da der ungarische Kardinal Josef Vincenzi auf, der als glühender Antikommunist gilt und der dann plötzlich vor den Medien sitzt und eigentlich das Regime unterstützt. Und man denkt, der hat eine Gehirnwäsche hinter sich. Das ist gefährlich. Wenn die das beherrschen, müssen wir das auch beherrschen. Sonst sind wir in diesem Kalten Krieg, wo es sehr stark um psychologische Faktoren geht, eben im Nachteil. Hier überlappen sich dann oder durchmischen sich dann fiktionale mit faktischen Elementen. Eva Horn hat ja in ihrer sehr spannenden Studie über den geheimen Krieg gezeigt, wie dann zum Beispiel diese Figur des Manchurian Candidate, zu Deutsch der Botschafter der Angst, von Regisseur John Frankenheimer nach dem gleichnamigen Roman von Richard Condon von 1959, also der Film tauchte 1962 auf, zeigt, wie der US-Soldat Raymond Chow während des Koreakrieges in der Mandschurei von kommunistischen Feinden in einen Hinterhalt gelockt und durch Hypnose und Gehirnwäsche zum willenlosen Mordinstrument umfunktioniert wird, sodass er dann seine engsten Vertrauten, die ihm wirklich vertrauen, die ermordet er brutal, und zwar immer so auf einen Auslöser. Das ist eine Karo-Dame. Sobald er die Karo-Dame sieht, ist er wie verrückt, und es beginnt sich das Programm, was ihm da eben über Gehirnwäsche eingeimpft wird, beginnt sich abzuspulen. Eva Horn zeigt nun eben, dass diese literarischen Fiktionalisierungen durchaus rüberspielen auf Programme. Man hat irgendwie gedacht, das könnte der Fall sein, und wir müssen in die Richtung ebenfalls etwas bereitstellen. In den USA haben wir dann die Informationen dieses MK-Ultra, Codename für ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle, Nachfolge der Projekte Artichoke und Bluebird. 1953 wird MK-Ultra lanciert, dauert bis in die 70er Jahre hinein. In der Sowjetunion gab es selbstverständlich auch solche Programme. Die USA haben den Vorteil, dass es da wieder mal einen richtigen Medienskandal gibt. Der Watergate-Skandal war ein solcher, 1974, und da flog das auf, und man hat eine große Untersuchung durchgeführt und hat die Sachen freigelegt. Ich komme nochmal darauf zurück, möchte jetzt aber gegen dieses Mind-Control-Konzept mal den Gegenpol markieren. Doors of Perception, das ist ja der Titel einer Publikation, zu Deutsch Pforten der Wahrnehmung, von 1954 von Aldous Huxley, der vor allem mit Mescalin experimentierte. 1957 kam Heaven and Hell dazu, ein Text, der sich dann sehr kritisch mit Drogenerfahrungen auseinandersetzte. Huxley ging davon aus, dass das Gehirn, und ich habe jetzt hier einige Zitate auch aufgelistet, dass das Gehirn eben als Kontrollapparatur und Reduktionseinrichtung funktioniert. So schreibt er, die Funktionen des Gehirns, des Nervensystems und der Sinnesorgane seien hauptsächlich eliminierend, um als lebende Wesen das biologische Überleben zu ermöglichen, muss das größtmögliche Bewusstsein durch den Reduktionsfilter des Gehirns und des Nervensystems hindurchfließen. Was am anderen Ende rauskommt, ist ein spärliches Rinnsal von Bewusstsein, das es uns ermöglicht, auf eben diesem unseren Planeten am Leben zu bleiben. Also es ist natürlich trist. Um am Leben zu bleiben, müssen wir eigentlich das Beste wegstecken. Das wird dauernd rausgefiltert. Die Symbolsysteme, die Menschen geschaffen haben, erweisen sich als Gefängnisse, in denen man sich zwar komfortabel einrichten kann, aber das komfortable Elend des Erreichten wird dann eben immer weniger akzeptiert in den 60er Jahren. Das ist eine niederschmetternde Botschaft für Junge, die irgendwie nach etwas streben, was ihnen nun die Welt in ihrem ganzen Reichtum zeigen kann. Und von daher schlug dann auch 1957, wo diese Fragen wirklich intensiv verhandelt wurden, gerade in den USA, schlug der Psychiater und Modellpsychosenbauer Humphrey Osmond, angeregt durch Huxley, den Begriff psychedelisch vor, um ihn abzugrenzen vom Begriff des Halluzinogenen oder auch des Psychotomimetischen, was ja vor allem auf diese Modellpsychosen zugeschnitten war. Um zu zeigen, hier gibt es noch etwas, was mit Drogen erreicht werden kann, ein Eintreten in ungeahnte Bewusstseinsräume, die auch ein eigenes Adjektiv erfordern. Es ging also darum, dem pathologisierenden Diskurs eine Kategorie entgegenzustellen, die die kreative Qualität einer durch Halluzinogene ausgelösten Rauscherfahrung betonen konnten. Und das ist nun bezogen, das möchte ich hier nicht weiter ausführen, auf Vorstellungen eines Larger Consciousness, wie es zum Beispiel William James in seinen Schriften, insbesondere in seiner 1902 veröffentlichten einflussreichen Studie zur Vielfalt der religiösen Erfahrung entwickelt hat. Also die Vorstellung, es gibt so etwas wie ein ganz breites Bewusstsein, Menschen haben da immer nur aufgrund der Filterarbeit des Nervensystems des Gehirns nur einen kleinen Ausschnitt, und es knüpft auch an Henri Bergson's These an, dass Leben unmöglich wäre, wenn die Myriaden von Reizen, welche ständig auf die Sinne einwirken, ungefiltert auf den Organismus zukämen. Und von daher versuchen nun diese Theoretiker der restringierenden Operation der Wahrnehmung die Methode der inneren Erfahrung entgegenzusetzen. Es geht darum, dass innere Erfahrung etwas viel Reicheres sein kann, und hier hat man dann die Idee, dass diese innere Erfahrung, die ja schwierig zugänglich ist, durch chemische Türöffner einfach mal betreten werden kann. Also man wirft dann eine Pille ein und dann läuft das ab, und dann ist man eben in einer weise Mensch, wie man das sich vorher nicht hat vorstellen können. Man kann dann die eigene Existenz amplifizieren. Es gibt in den 60er Jahren riesige Berge von Büchern. Ein sehr bekannter Autor, über den dann noch viel zu sagen wäre, ist Carlos Castaneda mit seinen Lehren des Don Juan. Da kam ein Buch nach dem anderen auf den Markt. Einige sagten, es ist alles erstunken und erlogen, was der schreibt. Andere sagten, nein, das ist ein interessanter Feldforscher. Ich kann nicht darauf eingehen. Ich möchte nur sagen, solche Bücher hatten damals Konjunktur. Jetzt möchte ich nochmal auf die Menschenversuche im Militär und in der Psychiatrie, also das Mind Control eingehen. Und nochmal sagen, wenn ich die USA behandle, ist das einfach wegen der viel besseren Quellenlage, weil da schon eben in den 70er Jahren die ganze Sache intensiv diskutiert wurde und bekannt wurde ja vor allem der Bericht des Senators Frank Church, der das Kongresskomitee anleitete, und das hat den Church-Bericht veröffentlicht, nach ihm benannt. Das sind so 14 voluminöse Bände, man kann das gar nicht studieren. Eine Riesenflut von Untersuchungsergebnissen, man hat all die Leute befragt, und da kommt dann zum Beispiel raus, ich habe da auch ein paar Zitate, nur zwei Zitate herausgenommen, um etwas den Tenor sichtbar zu machen. Between 1955 and 58, research was initiated by the Army Chemical Corps to evaluate the potential of LSD as a chemical warfare incapacitating agent. In the course of this research, LSD was administered to more than 1,000 American volunteers, who then participated in a series of tests designed to ascertain the effects of the drug on their ability to function as soldiers. Also da geht es genau um solche Versuche. Man gibt jetzt den Soldaten eben diese Droge unter Experimentalbedingungen und versucht dann herauszufinden, wie lange können sie noch als Soldaten funktionieren, können sie überhaupt noch, oder hat das sogar die Auswirkung, dass sie bessere Soldaten sind, weil sie zum Beispiel bestimmte Angstzustände nicht mehr kennen, in einer bestimmten Verlaufsphase dieses halluzinogenen Rausches. Ein weiterer Fokus der Forschung lag auf einem Wahrheitsserum. Die Versuchsreihen ließen darauf schließen, dass man ja, dass man das produzieren könne. Man war also eine Zeit lang der Auffassung, es könnte so etwas geben wie ein Serum, das eben aus solchen Drogen, nicht nur LSD, sondern auch andere gemacht wäre, was es dann ermöglicht, Menschen neu zu programmieren. Und in diesen Versuchen, wenn man den Church-Bericht durchgeht, dann sieht man, da waren auch sehr viele Unfreiwillige drin, also das waren nicht einfach Volunteers, sondern es kamen auch Menschen zu Tode bei diesen Experimenten. Ja, das Ganze muss dann eigentlich auf einem globalpolitischen Hintergrund gesehen werden, der in einem weiteren Zitat etwas angesprochen wird. The late 40s and early 50s were marked by concern over the threat posed by activities of the Soviet Union, the People's Republic of China and other communist bloc countries. United States' concern over the use of chemical and biological agents by these powers was acute. The belief that hostile powers had used chemicals and biological agents in interrogations, brainwashing and in attacks designed to harass, disable or kill allied personnel created considerable pressure for a defense program to investigate chemical and biological agents so that the intelligence community could understand the mechanisms by which these substances worked and how their effects could be defeated. Also wir haben hier auch die Wahrnehmung des Kalten Krieges, die eigene Seite ist immer defensiv, weil die andere ist ja offensiv. Also das gibt natürlich in der spiegelverkehrten Wahrnehmungskonstruktion eine ziemliche Dynamik der Aufrüstung auf allen Ebenen. Nun, ein für die CIA wichtige und auch berüchtigt gewordene Experimentalanordnung wurde im nahen Ausland im McGill-Universitätsspital in Montreal aufgebaut. Hier entwickelte der damals international renommierte Psychiater Ewan Cameron seit den frühen 50er Jahren eine Technik, die er Psychic Driving nannte und die darin bestand, das Selbst eines Menschen vollständig durch Methoden der sensorischen Deprivation, durch serielle Elektroschocks, also man hatte damals gerade neue Elektroschockmaschinen, die jetzt in kurzer Kadenz solche Schocks in weniger großer Stärke dafür hintereinander verpassen konnten, Dann weiter durch systematische Desorganisation des Tagesablaufes, in dem zum Beispiel die Nachtzeit nur eine Stunde dauerte, dann dafür irgendwie Zeiten, die sonst ganz kurz waren, mehrere Stunden. Also man versuchte die Leute wirklich völlig zu desorganisieren. Es gab Einwirkung von Lärm, von Stimmen, sowie mittels, es wurden auch Drogen, eben wie LSD, dann aber auch Sodium, Amital, Desoxin eingesetzt. Und diese Experimente, die kulminierten 1958-59 in einem Projekt, wo nun 53 psychisch kranke Patienten die Patterns, also umprogrammiert werden sollten. Es ging um das komplette Breaking der Persönlichkeit mit anschließender Rekonfiguration. Wenn ein Individuum gar kein Gedächtnis mehr hatte, von seiner Lebensgeschichte völlig abgeschnitten war, wenn es selbst elementare Lebensverrichtungen wie Essen oder auf die Toilette gehen verlernt hatte, dann begann der Experimentator auch dann beschallt durch eben so Tonbänder mit Aufforderungscharakter Heilangebote zu machen, die darauf angelegt waren, diese Menschen mit einer veränderten Identität gleichsam neu aufzustarten. Die CIA und die Armee interessierten sich für dieses völlige Auslöschen und Umprogrammieren eines Individuums, weil sie davon ausgingen, dass eben der kommunistische Gegner solche Techniken bereits beherrsche und mittels raffiniert gesteuerter Zombies dann irgendwelche Anschläge planen könne oder dass dann so pharmakologische Apostaten zu Propagandazwecken auf den Bildschirmen auftauchen, also Leute, die sagen, ich habe es jetzt gesehen, der Kommunismus ist ganz großartig und ich bin jetzt voll dafür und sie glauben es wirklich. Also das ist wiederum diese Ebene. Zum Ergebnis des Experiments will ich nicht sagen, außer dass da dann natürlich auch sehr kritische Geschichtsschreibung betrieben wurde. Es gab auch Restitutionsforderungen, es wurde auch gesagt, das ist eigentlich das ganze Arsenal der Folter, was hier eingesetzt wurde. Und es ist wirklich ein Problem mit der internationalen Scientific Community eben. Also da funktionierte eigentlich die ethischen Standards, die funktionierten da nicht. Das ist aber ein anderes Thema. Man kann insgesamt sagen, dass die Bedrohungsperzeption eine stark phantasmatische Dimension aufwies. Der imaginierte Feind bekam seine schreckerzeugende Konturen in Worst-Case-Szenarien. Der innere Wunsch, das bedrohliche Außen auszulöschen, reproduzierte sich in einer, wie dann auch Aufrüstungsforscher festgestellt haben, autistischen Wahrnehmungsstruktur, die wiederum ein manichäisches Weltbild und den Wunsch nach sicheren Grenzen unterstützte. Das Böse griff systematisch von außen an, während das Gute von innen her verteidigt werden musste. Also von daher einfach diese Idee, das ist natürlich defensiv. Auch Drogen wurden zum Aspekt einer psychologischen Kriegsführung und gerade weil nun der Westen auf dem Weg in die Konsum- und Freizeitgesellschaft anfällig war für gegnerische Low-Intensity-Strategien, hatte man natürlich den Verdacht, dass diese ganze Welle von Drugs, Sex und Rock'n'Roll eigentlich Teil einer großkonzertierten gegnerischen Kriegsführung ist, um diese Jugendlichen einfach schlicht kampfunfähig zu machen, um das System sturmreif zu machen. Könnte ich jetzt viele Zitate, wie eines vorgelesen werden, bringen, aber ich möchte noch mehrere Sachen eher konzeptioneller Art sagen. Wichtig ist dann, dass gerade in den USA ja dieses Mind-Control, dieser Verdacht auch umkippte ins Innere. Es gab dann plötzlich Gruppen, die sagten, ja, äußerer Feind, die sind schon längst bei uns, die haben Washington schon längst besetzt, der Feind sitzt jetzt unter uns und wir wissen es nur nicht. Wir sind Opfer eines gigantischen Mind-Control-Zusammenhangs, eines Verblendungszusammenhangs und wir sind die Einzigen, die es durchschaut haben und wir kämpfen dagegen. Und es ist natürlich aus dieser Perspektive dann nur schlüssig, Forscher wie Timothy Leary und weitere Wissenschaftler, die in den 50er, 60er Jahren mit Drogen experimentierten, als getarnte Agenten des eigenen oder gegnerischen Geheimdienstes zu sehen. So viel nochmal zu diesem Mind Control. Jetzt wiederum zu Doors of Perception, also was spielt sich denn hier ab? Und ich werde das ja nachher auch zu parallelisieren versuchen unter einigen Interpretationsgesichtspunkten. Hier gab es vor allem mal eine heftige Auseinandersetzung zwischen Anhängern eines elitären Gebrauchsbewusstseins erweiterter Drogen und zu denen gehörte Aldous Huxley ebenso wie Albert Hofmann, der lieber mit Ernst Jünger LSD nahm, als dass er sich vorstellte, beliebige Leute könnten diese Pille schlucken. Und dann gab es ebenso Psychedelik-Proselyten wie die Mary Pranksters oder Timothy Leary in seinem fortgeschrittenen Alter. Nun, die Mary Pranksters, die ich kurz erwähnen möchte, das war eine anfangs der 60er Jahre gegründete Gruppe kalifornischer Künstler, Desperados, Drogenfreaks und was sich da alles zusammenbahnte, die einen bunt angemalten Schulbus, einen Artcar namens Förser, durch die USA fuhren, also sie tourten so von Stadt zu Stadt und veranstalteten LSD-Happenings. Bei den sogenannten AC-Tests wurde die interessierte Öffentlichkeit eingeladen, die bewusstseinserweiternden und als fortschrittlich beschriebenen Wirkungen der damals noch legalen Droge auszuprobieren. Der Begründer der Pranksters war Ken Kesey, der Autor des Bestsellers, den wahrscheinlich alle kennen, Einer flog übers Kuckucksnest, also One Flew Over the Kuckucksnest, das ist ja dann ein Film, der weltweit bekannt wurde. Und als Begleitband zu diesen AC-Tests wählten die Mary Pranksters die Band Grateful Dead, die dann eine große Karriere mit Jerry Garcia machte. Da waren viele Ex-Beatniks, Hippies engagiert und das Werk, was sich zu lesen lohnt, das ist die Reportage-Montage von Tom Wolfe, der 1964 so eine Fahrt durch ganz Amerika von Oregon nach New York teilweise begleitet hat und der dann dieses Buch veröffentlicht hat, The Electric Kool-Aid Acid Test, zu Deutsch unter dem etwas unmöglichen Titel Unter Strom veröffentlicht. Da möchte ich noch zwei Bemerkungen machen. Erstens, diese Mary Pranksters, als dann die Resonanzbedingungen wegbrachen und sie eigentlich eher ein Kuriosum wurden, tourten sie weiter. Sie tourten noch Jahrzehnte und es gibt eine total spannende Homepage, pranksterweb.org, wo man Erfahrungsberichte und alle Bilder dieser Busse sieht und das ist so fast eine Ethnographie, eine eigene Ethnographie ihres Lebensunternehmens, dass dann einige stillgestandene, das heißt weiterfahrende da aufgezogen haben. Und man kann sehr gut sehen, wieso Albert Hofmann seine wissenschaftliche Autobiografie nannte LSD mein Sorgenkind. Weil Albert Hofmann in Burg im Leimental, der war völlig entsetzt, als die Nachricht dieser Mary Prankster zu ihm kam. Also das wollte er überhaupt nicht, das war, fand er völlig daneben, und er sagte, es gibt Leute, die treiben Missbrauch damit, ich möchte das als Therapeutikum, als Selbsterforschungsmittel, das kann man nicht so einfach schlucken. Nun, ein Experiment, über das ich jetzt kurz berichten möchte, wurde nicht mit LSD, sondern mit Psilocybin durchgeführt, war einfach gerade das besser verfügbare Halluzinogen. Und das ist das Good Friday Experiment von Walter and Panke. Panke hat das am 20. April 1962 in Boston durchgeführt. Er war am Verfassen einer Dissertation bei Timothy Leary und Richard Alpert, eine Dissertation in Religionsphilosophie, und sein Erkenntnisinteresse war das, ob er mittels Halluzinogenen, also jetzt Psilocybin, Magic Mushroom auch genannt, eine tiefe religiöse, mystische Erfahrung produzieren könne. Es ging um nichts weniger als um den Nachweis, dass psychoaktive Stoffe ein funktionales Äquivalent für ein Sakrament darstellen könnten. Für das Experiment, das von Leary zunächst kritisiert und abgelehnt wurde, hatte Panke eine soziokulturell relativ homogene Testpopulation zusammengestellt. Bei allen Teilnehmern handelte es sich um protestantische Theologiestudenten der Middle Class. Alles Weiße, die Versuchspersonen wurden sehr genau beobachtet, also Instabile kamen da überhaupt nicht in Frage, sorgfältig ausgeleuchtet, auf ihre Rolle vorbereitet, und auf Drängen von Leary beschränkte Panke dann die Teilnehmerzahl auf 20. Am hohen Donnerstag trafen die beim Psychiater bestellten Psilocybin-Pillen ein, und ich habe nun, damit Sie das etwas besser verfolgen können, nur so einige Stichworte notiert, die ich jetzt durchgehe. Das war deswegen nötig, das, also die Pulverisierung dieser Droge war deswegen nötig, weil Panke das Experiment als Doppelblindtest konzipiert hatte. Die Versuchspersonen wurden nämlich in zwei Gruppen aufgeteilt. 10 der Probanden waren die Experimentiergruppe. Sie sollten 30 Milligramm Psilocybin kriegen. Und die anderen 10, das war die Kontrollgruppe, die schluckten ein Placebo, aber das durfte nicht ein harmloses Placebo, sondern eben musste ebenfalls ein Stoff sein, der physiologische Wirkung auslöst, sodass man am Anfang nicht wusste, wer hat eigentlich was genommen. Das waren 200 Milligramm Nikotinsäure. Dazu kamen noch 10 Begleitpersonen. Panke wollte zuerst die Begleitpersonen aus dem Experiment rausnehmen. Leary sagte, wir wollen hier kein Doctor-Patient-Game spielen, und so wurden die auch noch aufgeteilt, sodass am Schluss alle unter Stoff waren. Am nächsten Morgen versammelten sich die Gruppe, sie schluckten das vorbereitete Pulver, warteten ab, und irgendwie die Doppelblind-Konstellation brach natürlich sofort zusammen. Nach einer halben Stunde wussten alle, wer vom Real Thing gekriegt hat und wer bloß Nikotinsäure geschluckt hat. Und dann verlagerte sich aber der ganze Zug, schön geleitet, zur Marsh Chapel auf dem Campus der Boston University. Hier wurde sie von Howard Thurmond, dem afroamerikanischen Pastor und Mentor von Martin Luther King, empfangen. Er begleitete die Gruppe in einen Raum unterhalb der Kapelle, wo die oben stattfindende Sacred Three Hour Vigil per Lautsprecher laut direkt übertragen wurde. Und das Wunder der Marsh Chapel nahm mit Orgelmusik, Chor und Sologesang, Beten und dann auch noch anderen haptischen Eindrücken seinen Gang. Nun, während des Experiments wurden die Versuchspersonen intensiv beobachtet. Unmittelbar danach fand eine ausführliche Befragung über ihre Erfahrungen, Ergebnisse, Gedanken, Erlebnisse und Gefühle statt. Dies wurde ein paar Tage wiederholt, und sie mussten auch einen schriftlichen Bericht verfassen, dann Fragebogen mit bis zu 147 Punkten ausfüllen. Walter Panke, der das Unternehmen praktisch im Alleingang durchführte, legte nun großes Gewicht auf eine fundierte wissenschaftliche Methodologie. Vorbereitung, Durchführung, Auswertungen waren minutiös in Übereinstimmung mit medizinischen Testanforderungen geplant. Er stützte sich auf das damals völlig neue, revolutionäre und in den Kliniken gerade erst anlaufende, also den State of the Art darstellende Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial Verfahren, Doppelblindtest, das wissen Sie vielleicht, da wissen nicht nur die Leute, die das kriegen, nicht, was sie kriegen, sondern auch der Experimentator weiß nicht, wer in welcher Gruppe ist, damit keine Übertragungen stattfinden, sodass man da wirklich im Doppelblindversuch dann objektive Testresultate generieren kann. Penke hat alle Standards einer wissenschaftlichen Objektivierung der Forschungsarbeit eingesetzt, die damals zur Verfügung standen. Einige sagten ihm dann, das ist ja hirnrissig, bei einem solchen Experiment kann man keinen Doppelblindtest machen, weil nach einer halben Stunde ist ja eh alles klar. Aber Penke wollte einfach sich keine Vorwürfe machen lassen. Er wollte eine unanfechtbare wissenschaftliche Leistung vorweisen und viele haben gesagt, das war das bestdesignte Experiment, das es eben in diesen wilden Experimentier-60er Jahren gab. Nun, Penke hat herausgefunden, es lassen sich tiefe mystische Gefühle, Erfahrungen erzeugen, aber sie funktionieren nur in einem ganz bestimmten Kontext. Es muss eine liturgische Struktur da sein, es müssen sakrale Rituale laufen, das kommt nicht out of nothing, sondern da muss eine Einstellung da sein. Er war eigentlich Anhänger dann einer Auffassung, dass mit Drogenerfahrung tatsächlich außergewöhnliche, auch religiöse, auch mystische Erfahrungen möglich sind, aber nur für Kundige. Wer aber kundig ist, hat dann eine sehr effiziente Abkürzungsstrategie, weil man nicht mehr lange warten muss, bis es wieder mal passiert. Ich möchte noch hinweisen, das habe ich hier unten hingeschrieben, dass das ganze Experiment, dessen Unterlagen dann verschwunden sind, Penke starb 1971 bei einem Tauchunfall und seine Forschungslinie brach ab, dass Rick Doblin dann so einen Follow-up gemacht hat, indem er den größten Teil der Leute, die da involviert waren, wieder ausfindig gemacht haben mit einer Riesenarbeit. Und er hat zum Beispiel herausgefunden, dass Penke auch noch Spritzen dabei hatte, um Leute, die wirklich amok laufen, so aus dem Verkehr zu ziehen und die einfach mal zurückzunehmen. Und dass in einem Fall tatsächlich jemand seine Spritze bekommen hat und dass Penke das aber nicht erwähnt, weil er sein Experiment erst in der Kapelle beginnen lässt. Das hätte er eigentlich tun sollen. Penke wollte einfach überhaupt keine Angriffsflächen bieten. Also von daher könnte man eine Kritik üben. Aber im Gegensatz zu den Experimenten, die Leary gemacht hat, wo der selber Rick Doblin zu absolut vernichtenden Urteilen kommt, ist er voller Bewunderung für das Design dieses einen Experiments. Nun, Leary. Leary war eben der Doktorvater an der Harvard University, Psychologe, Kapazität auf dem Gebiet der Persönlichkeitsforschung. Da will ich jetzt nicht viel zu ihm sagen, sondern vielleicht das Bild mit Richard Alpert zeigen, der ja dann auch eine spannende Karriere hinter sich brachte. Also Leary flog aus der Universität. Er wurde sehr rasch in diesem medial aufgeheizten Klima zu einem visionären Guru. Er hat das auch irgendwie etwas ausgekostet. Er wurde zum Propheten der Befreiung, zum Alchemisten des Geistes, zum Drogenapostel, zum LSD-Papst. Und dann sieht man ihn dann plötzlich so leicht transformiert mit einer Frage, die seit den 60er Jahren alle Menschen auf dieser Welt, zumindest in den Konsumgesellschaften, interessieren muss. Und dann so eine Schallplatte, er hat dann auch Schallplatten produziert und eigentlich so sein Image ziemlich clever vermarktet. LSD-Papst, die kirchlichen Konnotationen sind nicht ganz ohne, weil er hat tatsächlich so eine League of Spiritual Discovery LSD gegründet und dann hieß ja LSD auch letzte State des Integrate, also man konnte mit dem Namen spielen und da gäbe es noch viel zu sagen. Leary wurde dann, man kann durchaus sagen, zum Opfer einer Hetzkampagne. Er wurde nämlich für ein klein wenig Cannabis, das bei seiner Tochter gefunden wurde, für das er die Verantwortung übernahm, zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. Das wurde dann aufgehoben, weil die Richter sagten, es ist eigentlich nicht legal ein solches Urteil. Er wurde dann aber 1970 schon wieder wegen zwei Kippen, die man gefunden hat, zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, und zwar gleich in zwei Staaten, die er hintereinander hätte absitzen müssen. Und das war dann so ein Kulminationspunkt seiner Öffentlichkeitspräsenz, weil die Weathermans, die ihren Namen von Bob Dylan ablehnten, die dann bekannt wurden durch terroristische Sachbeschädigungen. Also Weatherman, einfach, man braucht kein Wettermann, um zu sehen, woher der Wind weht, das war so die Losung. Die haben ihn aus dem Gefängnis befreit. Das war eine Riesenaktion. Leary ist aus dem Gefängnis befreit. Ich meine, da war er dann völlig in der Illegalität. Er hat sofort weltweit Asyl gesucht, ging nach Algerien und suchte dann eben in der Schweiz unterzukommen. Da hat sich sofort ein Komitee Aktion Asyl für Liri gebildet. Und zwar einfach auf der Grundlage, dass diese justiziale Verfolgung, dass sie nicht rechtens ist. Also da waren auch Leute dabei, die waren überhaupt nicht für LSD und die fanden ihn eigentlich daneben, aber die sagten, so kann man nicht mit Menschen umgehen, da bieten wir Asyl an. Zum Beispiel Sergius Golovin, ein bekannter Schweizer Volkskundler, hat sich für ihn eingesetzt und Liri hat sich Zeit seines Lebens dann voller Dank immer für die Möglichkeit an der Schweiz sich abzusetzen. Da war er eigentlich immer doch sehr dankbar. Es ging dann weiter nach in den Osten, nach Indien, in den Orient. Das war schon im 19. Jahrhundert eine nicht versiegende Quelle der Drogeninspiration. Und nach einem Abstecher in Afghanistan wurde er dann da wieder festgenommen. Also irgendwo gibt es da weltweite Polizeipräsenz durchaus in dieser Phase. Er wurde dann wieder in die USA ausgeliefert, aber da war er schon so bekannt, dass er also 1973 wieder im Gefängnis war und auch völlig unmögliche Bücher schrieb, wo er irgendwie Thesen erwähnt, die eigentlich von den Liri-Anhängern dann unterdrückt werden. Nachher schrieb er dann wieder andere Sachen, die man lesen kann. Also er hat da so eine ziemlich wilde Publikationstätigkeit empfacht. Jedenfalls wurde er dann 1976 einfach vom neu gewählten Gouverneur Kaliforniens begnadigt und führte dann ein einigermaßen turbulentes Leben bis 1996. Das sind dann so Bücher, die erscheinen. Das ist ein Comic, New Rock Comic, der zum Beispiel erklärt, dass es so 8 kybernetische Bewusstseinskreisläufe gibt und normale Menschen kriegen immer nur 4 hin. Und dann stoppt das. Und die anderen 4 sind aber viel interessanter. Und da kommt man nur hin mit Drogen und mit den Theorien, also den Praktiken, die er anzubieten hat. Ich möchte noch von einem etwas anders gelagerten Versuch sprechen, Bewusstsein aus vorgegebenen Reizmustern herauszulösen, dadurch zu entgrenzen. Da ist der Biophysiker und Neuropsychologe John C. Lilly mit seinen Isolations- und Floating Tanks interessant. Lilly interessierte sich in den frühen 50er Jahren für die Struktur des menschlichen Bewusstseins. Er stellte die Frage, wie das Hirn auf den Entzug sensorischer Stimuli reagiert. Also da geht es jetzt darum, was passiert dann, wenn gar nichts mehr reinkommt? Wie funktioniert Bewusstsein unter solchen Bedingungen? Also wenn die übliche physische Reizintensität extrem reduziert wird. Er hat dann den Minimal Stimulus Level auch noch zu deregulieren versucht, und zwar mit schalldichten Tanks, die er 1954 erstmals im Selbstexperiment testete. Hier wurden alle körperlichen Empfindungen und Sinnesreize so weit wie möglich reduziert und ausgeschaltet. Also völlige Isolation, man hört rein gar nichts, es ist einfach ruhig. Es ist ganz dunkel, die Versuchsperson, die liegt im Salzwasser, das genau das spezifische Gewicht des Körpers hat und genau die Körpertemperatur. Und dann geht das so über Stunden. Man kriegt dann offensichtlich, wenn man das tut, so nach einer bestimmten Zeit eine ganz schwere einen Stimulushunger und eine Lebenssinnkrise, die ziemlich stark werden kann, sodass viele dann das Experiment abbrechen. Wer aber da durchgeht, kommt so in völlig neue Gefühls- und Erlebnislagen. Liri hat das dann wieder kommentiert. Er sprach zum Beispiel vom Bewusstsein, das durch den leeren Raum fliege, stelle sich ein Gefühl von Unermesslichkeit ein, in dem die Reste des alten formierten Ich verdampfen, sodass das ozeanische Gefühl in schwerelosen Nichts ungehindert sich ausbreiten könne. Also das ist dann so ein Liri-Kommentar. Lilly, der wissenschaftlich publiziert hat, der dann ein bekannter Delfin-Forscher auch wurde, Delfin-Kommunikation hat ihn interessiert, der wechselte dann selber auf die kommerzialisierte Seite der Hippie-Bewegung über und hat 1972 seinen Samadhi-Tank angeboten. Also Sie können immer noch auf dem Internet diese Samadhi-Tanks kaufen und wenn Sie mal möchten, also dann ein kleiner Tank und die Isolation ist nicht so schlimm. Man sperrt sich da einfach ein und liegt im Wasser und kann sich loslassen. Also so, das ist das, was geblieben ist. Aber es ist eigentlich dasselbe Interesse. Und jetzt möchte ich mal diese beiden Sachen, Mind Control und Doors of Perception, zusammennehmen und eine wichtige Gemeinsamkeit erwähnen. Man kann nämlich bei aller Opposition, die ja von den Fällen, von den Experimenten, auch von den ethischen Problemen her dargestellt werden müssen, eine wichtige Gemeinsamkeit erkennen. Im gesellschaftlich Imaginären standen sich nämlich Mind Control und Doors of Perception spiegelbildlich gegenüber. LSD als schier omnipotenter Stoff schien kollektive Bewusstseinssteuerung und individuelle Selbstverwirklichung gleichermaßen zu ermöglichen. Es stand auf paradoxe Weise sowohl für neue Machttechniken, die bei einer Kontrolle der Hirne ansetzte, als auch für die Kritik an gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen, die ebenfalls hirnchemisch auf das Bewusstsein einwirkten. Auch wenn die Gehirnwäsche als Mythos des Kalten Krieges auf das genaue Gegenteil der psychedelischen Mystik der Counterculture wahrgenommen wurde, lässt sich doch eine seltsame Nähe zwischen den beiden Phänomenen konstatieren. Die paranoiden Ängste vor der totalen mentalen Kontrolle durch unsichtbare Machtzentren mittels psychoaktiver Agenzien und die delirierende Heilserwartung, die in diesen chemischen Türöffnern zu neuen Bewusstseinsräumen gesehen wurden, das sind seitenverkehrte Ausdrücke der Vorstellung, Bewusstsein ließe sich mit Substanzen nicht nur beeinflussen, sondern grundlegend neu konfigurieren. Das glaubten eigentlich beide. Mit ganz unterschiedlichen Zwecken, mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Und beide gingen davon aus, Bewusstsein ist etwas, das kann man grundlegend verändern. Das macht das so gefährlich, wenn die Militärs das kontrollieren. Das macht das aber auch so interessant, wenn das Menschen, die kreativ sind, praktizieren können. Man glaubte also an das Transformationspotenzial und hier gab es nun in den 60er Jahren eine spannende Diskussion, dass zum Beispiel Gregory Bateson sagte, ja, eigentlich funktioniert das ja dann doch nicht, Mind Control und Doors of Perception, das sind eigentlich nur so Versuche, das Bewusstsein individuell von Individuen zu ändern. Es geht ja doch um systemische Kybernetik, ist ja ein Systemgedanke. Also Gregory Bateson sagt dann in seinem Buch Ökologie des Geistes, wo eine Vorlesung Bewusste Zwecksetzung versus Natur aus dem Jahre 68 abgedruckt ist, da sagt er, es ist charakteristisch für die 60er Jahre, dass eine große Zahl von Menschen bei den psychedelischen Drogen nach irgendeiner Art von Weisheit oder von Bewusstseinserweiterung suchten. Und ich glaube, dieses Symptom unserer Epoche kommt wahrscheinlich als ein Versuch auf, unsere übertriebene Zweckorientiertheit zu kompensieren. Ich bin aber nicht sicher, ob man auf diese Weise Weisheit erreichen kann. Und weiter unten sagt er dann, meine eigene oberflächliche Erfahrung mit LSD brachte mich zur Überzeugung, dass Prospero Unrecht hatte, als er sagte, we are such stuff as dreams are made on. Mir schien es, als sei reiner Traum wie reiner Zweck eher trivial. Es war nicht der Stoff, aus dem wir gemacht sind, sondern nur Fetzen und Fragmente von diesem Stoff. Unsere bewussten Zwecke sind entsprechend auch nur Fetzen und Fragmente. Und er sagt dann einfach so, die systemische Analyse ist wieder etwas anderes. Und das will er. Er will systemische Analyse. Und ich habe hier noch einen Satz zitiert, wie er das dann an verschiedenen Orten ausführt. Wir können sagen, dass sich der Mensch in der kreativen Kunst selbst, sein ganzes Selbst, als ein kybernetisches Modell erfahren muss. Und dazu brauchen Sie keine Drogen, um das zu tun. Also er hatte dieselbe Vorstellung, man kann die ganze Gesellschaft transformieren, aber man muss es kybernetisch machen. Und mit Drogen kommt man da eigentlich nicht zum Zweck. Was alle diese Ansätze vereint, das ist ein Glaube an die Transformation des Menschen, das ist ein Glaube an Machbarkeit, auch an Planbarkeit. Es ist eigentlich eine Ideologie der menschlichen Selbstermächtigung, die sowohl in der Selbstbefreiung wie auch in der totalen Kontrolle irgendwie drinsteckt. Und das könnte man nun mit auf die weitere Entwicklung beziehen. Und da möchte ich zum Schluss noch einige knappe Ausführungen dazu machen unter dem Stichwort TINA oder TINA, There is no alternative. Das ist ja dann dieser Kürzel, dieses Akronym, das in den 80er Jahren aufkam. Es gibt keine Alternative. Die Welt ist so, wie sie ist. Und es gibt auch Gründe, wieso sie so ist, wie sie ist. Und alle, die sie anders haben wollen, das sind gefährliche Utopisten, das sind Ideologen, die irgendwie sich noch etwas vorstellen, was sein müsste. Und wer damit beginnt, endet in der Gewalt. Das war so ein Argument, was dann sehr stark gegen jegliche Vorstellung, Gesellschaft könnte noch verändert werden, eine andere Gesellschaft könnte möglich sein, vorgebracht wurde. Und da ist es nun eben sehr spannend zu sehen, wie sich das durchsetzt, was Michael Hagner in einer Studie ein realistisches Kopfmodell nennt. Und Drogen erhalten im Zusammenhang mit diesem realistischen Kopfmodell eine neue kulturelle Wertigkeit. Die Hirnforschung versucht, Bewusstsein aus dem Zusammenspiel von neuronaler Struktur und Hirnfunktion zu erklären. Während die Psychedeliker der 60er Jahre in der Anerkennung der gesellschaftlichen Realität eine resignative Haltung, ja eine Niederlage des freien Geistes sahen, wird nun umgekehrt versucht, soziale und kulturelle Phänomene aus neurobiologischen Veranlagungen und Vorgängen heraus zu erklären. Hirnforscher wie Wolf Singer sprechen ganz nüchtern davon, Zitat, dass wir die Welt nur durch die Filter von Sinnessystemen wahrnehmen und dass wir gefangen sind im Regelwerk unseres Gehirns. Es ist einfach interessant zu sehen, dass dieses Gefängnis hier seinen Schrecken verloren hat. Das ist überhaupt nicht mehr kritisch gemeint, sondern durchaus positiv, positivistisch. Die Erkenntnis, Zitat, dass ins Bewusstsein ja nur ein kleiner Teil der Information kommt, die im Hirn ständig verarbeitet wird. Und weiter Zitat, dass Aufmerksamkeit das entscheidende Selektionskriterium ist, dass Einsichten in die Welt überhaupt erst ermöglicht. Also das wird nun eben sehr positiv gewertet. Die Konzepte einer materialistischen Psychologie oder eines psychologischen Materialismus gehen von einer festen Kopplung von gesundem neuronalem Substrat, normalem Bewusstsein und realitätstauglichen Weltmodellen aus. Der Begriff der Störung wird aus dieser Perspektive grundsätzlich defizitär. Also Störung, das war mal mit Streik oder weiß ich was, in den 60er Jahren etwas, was man anrichten musste, damit das System überhaupt seine Probleme zeigen konnte, damit man Ansatzpunkte hatte. Jetzt ist das einfach etwas, was nicht funktioniert, wo man einen Schaden hat. Also es gibt dann irgendwie einfach die Idee, das ist ein Dachschaden. Er verliert seine konstruktivistische Produktivität, denn die Gehirnarchitektur, wie es dann heißt, kann zwar durch die Aufnahme von Informationen aus der Umgebung optimiert werden, dieser Vorgang bleibt aber zurückgebunden an, wie Wolf Singer sagt, genetisch verankertes Vorwissen. Und da können Sie nichts ändern, das ist genetisch verankertes Vorwissen. Nun, diese naturalistische Sicht, das ist wichtig zu sehen, die ist nicht statisch. Neurowissenschaftler, wie der zitierte Singer, betonen immer wieder, dass die Hirnentwicklung des Menschen Zeit seines Lebens im Fluss bleibt, dass die Interaktion mit einer kulturellen Umwelt die Überformung der ursprünglichen Architektur, wie er das sagt, zur Folge hat. Auch wenn das Hirn genetisch vorprogrammiert ist für ganz bestimmte Leistungen, wie bei Menschen, und die Architektur durch, das ist jetzt ein Teilzitat, die Architektur durch Erfahrung verändert und ein Teil des Programms installiert wird, so bleibt es eben doch zurückgebunden an etwas, was nicht verändert werden kann. Singer versucht dann auch, die Inhalte von Religionen so zu erklären, dass er sagt, in der Religion drückt sich eigentlich das aus, was Menschen über sich und ihren Umgang mit anderen, ihren optimalen Umgang mit anderen herausgefunden haben. Und Drogen werden dann in einem Atemzug, also auf derselben Linie heißt es dann Drogen, Indoktrination, Demagogie, also ich zitiere jetzt, Indoktrination und Demagogie, mit denen Millionen dazu gebracht werden können, Abscheuliches zu tun. Also das ist die Argumentationslinie. Drogen sind in diesem Kontext und konsequenterweise werden nun eben, ja, wird die gesteigerte Wahrnehmung durch Halluzination als Bewusstseinsstörung betrachtet. Rauschgifte, wie Singer sagt, Rauschgifte sind Ursache für das Absterben ganzer Nervenzellverbände. Und wenn Sie dann ein Out-of-Body-Experience haben, dann ist das nicht ein erweitertes Bewusstsein, sondern es ist einfach ein Schaden im Hirn. Das Hirn kann die mentale Repräsentation der eigenen Figur nicht mehr drin halten. Es ist jetzt geschädigt und dann sehen Sie sich außerhalb. Dann haben Sie aber ein Problem, als normaler Mensch durch die Welt zu kommen. Und tatsächlich haben Sie ja eines. Also wenn Sie diesen Gesichtspunkt dann absolut setzen, dann können Sie eigentlich über Drogen nur noch so reden, dass die etwas schädigen, was eigentlich einfach vorausgegeben und in dem Sinn auch nicht einfach veränderbar ist. Man könnte sagen, dass mit dieser Vorstellung des Menschen ja dann eine Entwicklung einsetzt, wo durchaus mit Pillen versucht wird, die eigene Persönlichkeit chemisch zu moderieren. Also wenn man mal weiß, wie dieses Hirn funktioniert, könnte man ja dann versuchen, es durch materielle Artefakte besser auf Erfordernisse abzustimmen. Also im Idealfall wäre dann einfach die Person, die zum Beispiel ein bestimmtes Medikament, wie es dann eher heißt, nimmt, die eine super Performance hinlegt und die Stelle bekommt oder in der Prüfung mit Bestnote rausgeht. Einfach weil die Hirnfunktionen jetzt so bekannt sind, dass man sie optimieren kann. Aber nicht Bewusstseinserweiterung, sondern einfach Optimieren der Funktionen, die da ablaufen. Man könnte sich in dieser, und das ist auch ein Ziel von Hirnforschern, mit denen ich durchaus zu tun hatte in meiner Tätigkeit als Fellow am Collegium Helveticum, was ja auch die ETH Zürich umfasst. Man könnte sagen, dass hier auch die Vision da ist, dass es möglich sein könnte, durch solche Ergebnisse wirklich die Gesellschaft zu verbessern und sie in einer Weise normal zu machen, dass alle Menschen dann auf ihre Rechnung kämen. Also ein Ergebnis ist, Menschen müssen bestrafen können, sonst verlieren sie ihren Altruismus. Also Altruisten, die sehen, dass andere nicht altruistisch sind, die werden Egoisten. Wenn aber Altruisten bestrafen können, dann bleiben sie Altruisten, dann haben wir einen besten Zustand. Ergo muss man jetzt in der Gesellschaft Mechanismen einführen, wo man Leute, die von Regeln abweichen, besser bestrafen kann, weil das eine solche Gratifikation gibt und die Altruisten eigentlich dann dabei bleiben, es weiter zu sein. Also das sind einfach so Visionen, wie man die Gesellschaft verbessern könnte. Und darauf würde ich jetzt sagen, dass dieses Projekt da selber wiederum ein illusionärer Projektionsraum ist, der auch einem durchaus halluzinatorischen Sicherheitsbedürfnis entsprechen könnte. Es spricht vieles dafür, dass diese Sicherheitsvorstellungen, dieser Hang zu Security sehr dominant geworden ist in derselben Phase und eine spannende Entwicklung finde ich nun die ungestillte Nachfrage nach Verschwörungstheorien. Man könnte eigentlich davon sprechen, dass die eliminierten Alternativen mit geballter Wucht als illusionäre, gleichsam halluzinogene Konspirationsplots wiederkehren und der Unterstellung eines Mind-Control anhaltende Konjunktur verschaffen. Das ist schwierig zu beurteilen, aber wenn man auf dem Internet diese Verschwörungstheorien sucht, es gibt Leute, die finden die Kondensstreifen am Himmel, das ist ein Kommunikationssystem von Machtelizen, die weltweit über diese Zeichensysteme am Himmel kommunizieren. Wenn Sie mal auf die Homepage gehen, es gibt ein Riesenangebot und viele glauben das ernsthaft und machen immer neue Beobachtungen, dass es stimmt. Also sozusagen dieser Dahinterismus ist eine bodenlose Angelegenheit. Wenn Sie das glauben, dann sehen Sie es und dann haben Sie viele Beweise. Wenn Sie eine Woche sammeln, können Sie bereits den ersten Internetbeitrag schreiben, der veröffentlicht wird. Und dass nun gemessen an dieser Diagnose man sagen könnte, dass eben die, und damit möchte ich auch schließen, dass die Denk- und Suchbewegungen der ersten Nachkriegsjahrzehnte nicht zu einem Abschluss gekommen sind. Die gesellschaftliche Dynamik der Gegenwart beruht nach wie vor auf Entdeckungsverfahren, die mehr denn je die Tendenz haben, das Modell einer vorausgesetzten Wirklichkeit in Frage zu stellen. Es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft jetzt einfach bestätigt dessen, was ist, sondern die Wissenschaft selber generiert ja völlig neue Wahlmöglichkeiten oder auch Wahlnotwendigkeiten und weitet die gewussten Räume und auch die ungewussten Räume des Nichtwissens aus, stärkt wahrscheinlich auch den Möglichkeitssinn. In dieser anhaltenden experimentellen Selbsterkundung und Reflexion von Menschen und Gesellschaften reproduzieren sich meines Erachtens die Fragen, welche die Psychonauten, wie Albert Hofmann einer war, und die Psychedeliker der 60er Jahre bewegten. Diese Probleme verschwinden nicht dadurch, dass der heute vorherrschende Naturalismus dazu nichts zu sagen hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.